man könnte meinen, sie war. Tag sind wir erkundet, die Ohren. Schwarzen Höhlen Thank you. Ich hätte ihn lang, ich hätte ihn lang. vorwärts! Niemals! Thank you. Mit mir.

Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.